Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum Sunday Service. Euch erwartet heute neue Musik von Fujiya and Miyagi, We Have Band, Chad Van Galen ist dabei, dann eine Band namens Elephant und die Tiny Ruins, um hier nur einige zu nennen, die heute hier auftauchen werden. Außerdem habe ich einen Studiogast und zwar den Regisseur Mark Helfers, der über sein neuestes Filmprojekt berichten wird. Das wird sicherlich relativ spannend werden, den erwarte ich hier ungefähr in einer Viertelstunde. Dann geht's los mit dem Interview und Musik zu seinem Film, den es denn da demnächst hoffentlich geben wird. Eben gerade hörten wir Teeps. Teeps ist ein Produzent aus Los Angeles, der eigentlich Tendera Mandova heißt und eine Platte auf Brainfeeder veröffentlicht hat, Estera heißt diese. Und davon war der schöne Track Hi-Hat zu hören. Hier geht's weiter mit Malachi. They keep it dry under some leaking eye. It started again, it started again, it started again. Oh, with one stroke of the pen, all well rotates again. Cries, cause he knows we'd be so far from love can see. When the power alone shall be. Again, what was it again? What was it again? Oh, so much wool on my eyes. I'm like a sheep in disguise. Hazard a guess, hazard a guess, hazard a guess. Oh, back when you crossed the line, did you ever think one day when the shower returns to the sea and finds how alone can be? I can no longer recede. Army, army. Malachi waren das. G. Ely und Scott Handy heißen die beiden, haben schon zwei Alben veröffentlicht in ihrer Ugly Trilogie, so nennen sie das Ganze. Jetzt ist natürlich das dritte Werk hier am Start. Trilogie sind ja auch immer drei. Beyond Ugly heißt dieses Album und wir hörten den Song Army. Run River North sind eine Band aus Amerika, die vom, ja, klein angefangen, inzwischen auch schon bei Late-Night-Shows aufgetreten sind, dort in den diversen Fernsehsendungen. Und Run River North, ganz spannend, ist eigentlich eher so ein Projekt von Musikern, die so einen Migrationshintergrund haben, die alle aus irgendwie dem asiatischen Raum kommen, aber in einem Amerika aufgewachsen sind. Die Musik klingt aber weniger asiatisch, sondern eher kommerziell nach Radio, Folk, Pop hier zu hören. Der Track Fight to Keep. I left my heart on the top of a windowsill. Fell apart when the winds pulled it down. On the ground where the sun drove the colors deep. In the summer heat, the colors seemed to drown. In the summer heat, the colors seemed to drown. How about you pulled up the colors with a simple tune? You breathed the songbird, dusted off the sand. Put the pieces on your sleeve, oh, you gave my heart to me. It looked so pretty that I fell upon my knees. It looked so pretty that I fell upon my knees. And from the crown I saw your face. You spoke of love, oh, you sang of grace. But come the night when the light is gone, it's in the dark that my deeds are done. What I've done, in darkness I must turn away. This mended heart was meant for so much more. Though the wind is telling me that it's okay, I'll stand my ground till I hear the kingdom come. I'll stand my ground till I hear the kingdom come. So I will fight to keep the fire burning in the night. I found words. But come the night when the light is gone, it's in the dark that my deeds are done. And from the ground I saw your face. You spoke of love, oh, you sang of grace. But come the night when the light is gone, it's in the dark that my deeds are done. Keep the fire burning, fight to keep the fire burning in the night. Fight to keep the fire burning, fight to keep the fire burning, fight to keep the fire burning in the So, das war also Run River North, die neue Indie-Folk-Pop-Hoffnung aus Amerika. Ich glaub's ja nicht, wenn ich ehrlich bin. Ihr selbstbetiteltes Album erscheint diese Woche und der Tracker heißt Fight to Keep, den wir gerade gehört haben. So, ich begrüße unseren Studiogast, das ist Marc Helfers. Hallo Marc. Hallihallo, guten Tag. Du bist Regisseur und hast vor, einen Film zu drehen. Rock Bottom wird er heißen. Ganz genau, ja. Das ist mein Filmprojekt, was in der Mache ist. Genau. Und bevor wir uns unterhalten über den Film, über das Konzept, über das, was dahinter steckt, hören wir mal einen Song. Kannst du ihn selbst ansagen vielleicht? Genau, das ist Mickey Avalon mit Rock Bottom, dem Titel auch meines Films. And the captain's sleep. I've been steady drinking since New Year's Eve. I got a whole lot of nothing, but it's all for me. Saving my pennies for the lottery. I'm a king bee, baby, don't take no job. And I go buzz, buzz all around your heart. And that's just cause I was born to die. And it's with much love that I say goodbye. I solve a catch 22 with the Colt 45 when the rent's due and there's nowhere to hide. So where did you go when your soul is rotten? I'ma get high till I hit rock bottom. All I love. Till I hit rock bottom. All or nothing. Through hell and high water. Gotta do what I gotta. I'ma get high till I hit rock bottom. And the Pope is dead. Should I save the day or hit the Opes instead? I stay loyal to the foil. Burnt Reynolds, making the ladies of the 80s just tremble. Bitch, you can't get close to me and my Ferrari Testarossa. Nowadays, they shave that chocha. Strict regimen of cigarettes and soda. And I ain't even talking about cola. I freak hoes like a cop meets quota. What do you do when you've been forgotten? I'ma stay high till I hit rock bottom. All or nothing. Through hell or high water. You gotta do what I gotta. I'ma get high till I hit rock bottom. All or nothing. Through hell or high water. You gotta do what I gotta. I'ma get high till I hit rock bottom. Rock Bottom. Das war ein Track von Mickey Avalon. Eher Hip-Hop, weniger Rock, aber passend zu deinem Film, Mark. Mark Helfers hier bei mir im Studio. Rock Bottom, der Film. Erzähl mal, worüber soll der inhaltlich handeln? Also im Prinzip habe ich mir vorgenommen, einen Film zu machen, der Rock'n'Roll mit Armut in Verbindung bringt. Also ich bin auf der Suche nach der, vielleicht nach der naiven Suche, nach der Seele des Rock'n'Roll, also nach irgendwas Wahrhaftem, Authentischem in der Musik. Und Blues, Punk, Hip-Hop, Reggae sind alles so rebellische Abwehrreaktionen, wenn man arm dran ist eigentlich, ursprünglich. Und ich habe halt viel in letzter Zeit beruflich auch mit halt größeren Rockstars zu tun gehabt und habe halt einfach gemerkt, die haben eigentlich gar nicht so viele Probleme, als dass sie darüber singen könnten. Und die Idee ist eigentlich, einen Film zu machen über Menschen, die wirklich mit Armut zu kämpfen haben, die aber gleichzeitig vor allen Dingen geniale Musiker sind, auch sehr verschieden und verschiedene Schicksale haben, verschiedene Leben. Und genau, und in dem Film ist ein Dokumentarfilm, 90 Minuten, über 5 oder 6 Musiker aus aller Welt mit verschiedenen Stilen. Rock'n'Roll ist auch eher so ein Überbegriff für alle möglichen Musikarten. Es sind jetzt nicht nur Rock'n'Roller. Aber es geht darum, dass man halt versucht, irgendwen zu finden, der noch aus der Seele seines Herzens wirklich ein Anliegen hat. Und nicht nur, weil er irgendwie 22 ist und ein junger, talentierter Mann mit Akustikgitarre, der dann auch einiges zu heulen hat, so. Aber eigentlich hat er reiche Eltern oder so. Also ich suche so ein bisschen Wahrhaftigkeit in dem rebellischer Musik oder so. Also Leute, die im Prinzip infiziert sind mit dem Rock'n'Roll-Virus und den auch schon 30 Jahre in sich tragen und auch 30 Jahre schon auf die Bühne gebracht haben. Genau, also so die vielleicht auch nur leben nur noch, weil sie ihre eigene Musik haben. Also Leute, wo man davor steht, man kennt das ja, geht in eine Fußgängerzone oder so und da ist einer, der ist, also ich habe mal einen gesehen, der hat gespielt wie Jimi Hendrix so und war auch total der Freak. Und ich habe auch gedacht, warum ist der jetzt nicht Jimi Hendrix? Also wieso hat der es nicht geschafft und wieso macht er das mit 60 immer noch irgendwie? Und dieser Frage gehe ich ein wenig nach, um zu sehen, wie, ja, Musik hat ja auch eine gewisse Kraft irgendwie, auch für Menschen so. Und ja, und vielleicht wie wahrhaftig sie werden kann dadurch, dass das Schicksal stimmt zu der Musik sozusagen. Wie kommst du an solche Musiker ran? Ja, also das ging eigentlich los mit einem ganz speziellen und der heißt Super Bad Brad. Und den habe ich wirklich durch Zufall im Internet entdeckt. Also ich trage die Idee schon länger mit mir rum, so einen Underdog-Film des Rock'n'Roll zu machen, wo die kuriosesten Underdogs vorkommen. Und auf einer Internetrecherche plötzlich so einen Typen gesehen, der halt in New York lebt und immer der ist ein Weißer, der aber aussieht wie ein Penner eigentlich so. Und der geht halt in die schwarzen Viertel und spielt da dann 70er-Jahre-Soul-Classics der schwarzen Community. Und man würde denken, na, das hat denen gerade noch gefehlt, dass der da auftaucht, so ungefähr. Und der Clou ist dann jedes Mal, dass die alle dann angewidert vor dem stehen bleiben und sagen, was willst du denn hier? Und dann singt der und der singt das halt super gut und super toll wie ein Engel so. Und dann am Ende ist es meistens so eine Blockparty, wo dann irgendwie 30, 40 Schwarze diesen kuriosen Typen abfeiern. Und ich habe den gesehen, fand den einfach total speziell und ich habe mich echt gefragt, warum macht er das oder was ist das für ein Typ irgendwie so. Und habe dann den kontaktiert. Hab rausgefunden, irgendwie, dass der ein Handy hat und irgendwie hin und her, hab den angerufen und gesagt, hier, ich finde das toll, was du machst und so. Und er hat gesagt, ja, hat lange keiner angerufen hier, ist ja interessant so. Ich lebe hier in meinem Auto und es stört sonst keinen, aber ist ja toll, dass du anrufst so. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du was, ich würde sogar in einer Woche nach New York kommen und ein paar Tage mit dir verbringen wollen, weil ich dann noch so einen komischen Freiflug habe. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, kannst du kommen. Und dann bin ich hingefahren und habe eigentlich einfach nur so auf Instinkt gehandelt und habe dann das Glück gehabt, dass der wirklich super interessant war für mich. Und das ist halt so, dass man solchen Leuten begegnen kann. Im Internet kann man sie natürlich auch recherchieren, wobei für die, also ich bin ja in der Mache, ich habe ja erst die Hälfte des Films gemacht, für die anderen, da habe ich so Vorstellungen. Ich weiß zum Beispiel, ich hätte gern so einen alten Dubliner Poeten, so einen alten Mann, der eigentlich wie so Spoken Word oder so. Und das denke ich mir und den werde ich auch finden, also weil so Menschen gibt es. Und dann begebe ich mich ganz konkret auf die Suche nach sowas. Vielleicht muss ich dann auch Recherchereisen machen oder irgendwo hinfahren. Aber im Prinzip, der erste, das war ein Riesenzufall und das war eigentlich auch die Inspirationsquelle, zu sagen, also der ist jetzt für mich schon sowas von interessant. Und auch so ein cooler Entertainer. Also ich will auch einen Film machen, der unterhält. Also ich will keine Unterhaltung, also ich will keinen Betroffenheitsfilm machen, sondern ich will einen Film, wo man einfach denen eine Bühne gibt und sagt, hier, guckt euch das mal an. Und dass die einen auch eher inspirieren, dass man sagt, ja, also so die alte Masche, was haben wir nicht alles? Und wir kriegen, also wir beschweren uns die ganze Zeit und der hat echt Probleme und ist aber ganz d'accord mit sich und seiner Musik. Du hast ja auch schon so einen kleinen Trailer von dem Film im Internet hochgeladen und da ist dieser Super Brad, wie heißt er nochmal? Super Bad Brad. Super Bad Brad, ja auch schon zu sehen und mich hat er so ein bisschen an den frühen Tom Waits erinnert, so von der Art her. Also wie er singt und wie er sich gibt einfach, also super, super abgeranzt irgendwie und keine Ahnung, hoffnungsloser Fall im Prinzip, aber genialer Künstler. So, ne? Ja, witzig, dass du das sagst, weil ich lese auch gerade eine Tom Waits Biografie so und ich habe das auch gedacht, so, also der konntest immer so ein Mikro anmachen bei Brad und der hat immer gesprochen, also es war immer interessant, was der erzählt hat und er inszeniert sich auch selber, was ja Tom Waits auch macht. Also der war ja am Anfang zum Beispiel gar kein Trinker, Tom Waits, hat den Trinker gespielt und wurde dann selber dann doch zum Trinker irgendwie. Mhm. Und Brad hat auch so, der sieht sich halt als lebendes Beispiel dafür, dass es noch Leute geben soll, die Freaks sind in New York, die wild sind, die dreckig sind, die ungehorsam nach verbreiten. Weil New York so langweilig geworden ist nach dem 11. September. Alles sauber, alles Starbucks, alles. Und er meint halt, ich war damals schon da, da waren hier überall Junkies und überall Freaks und ich bin halt jetzt der einzige letzte Mohikaner. So. Und deswegen, er spielt halt auch die Rolle des letzten Überlebenden einer vergangenen Zeit in New York. Und insofern ist die Episode von Brad in meinem Film halt auch so eine David gegen Goliath Geschichte, so irgendwie, also der hat zum Beispiel auch immer so, immer wenn er Polizei sieht, muss er zu dem Polizisten hingehen und dem ein Lied vorsingen oder wenn er bei John Lennons also Gedenkstein ist, muss er unbedingt die Stones singen und also der hat halt so einen leicht rebellischen Ansatz, der halt echt toll ist an ihm, weil ja, also was interessiert irgendwie auch doch manchmal auch keinen, ne? Der macht sein Ding, zieht weg und weiter so, ne? Und Du hast ja auch Musik mitgebracht. Das ist wirklich von dem Super Brad Bett was dabei. Genau, das ist jetzt das nächste Lied, was wir hören. Das ist auch vom Titel her For the Love of Money. Also muss dazu sagen, in meinem Film soll es halt auch ganz viel Musik geben. Und diese Musik ist immer auch inhaltlich mit Geld verbunden. Also das heißt, und eigentlich, dass es kein Geld gibt. Also sind alles Lieder, Songs of No Money habe ich das genannt. Also mein Film heißt Rock Bottom, Songs of No Money. Und jedes Lied, was da drin vorkommt, soll eigentlich auch Geld zum Thema haben. Und das hier ist jetzt halt Brad's Smasher zum Thema Geld, For the Love of Money, ist eine Originalaufnahme von der Straße. Also nicht wundern, das klingt nicht nach Studio jetzt, sondern nach Aufnahme auf der von der Straße. Und das hören wir jetzt, wenn die 3 startet am CD-Player. Changing up your mind. It'll keep on changing, yeah. Changing up your mind. Yeah. Yeah, das war also Super Brad Bad, einer von den Künstlern, die bei dem Film Rock Bottom Songs of No Money mit vertreten sein wird, als Künstler, der dort sozusagen ja ein bisschen dokumentarisch begleitet wird. Das Ganze von Mark Helfers, dem Regisseur von diesem Projekt, der hier bei mir im Studio sitzt. Mark, hast du schon mehrere Leute kontaktiert jetzt eigentlich und auch schon Absagen bekommen von Leuten, die keine Lust drauf haben, dass du dich mit denen triffst und die filmst? So direkt jetzt nicht. Also im Gegenteil, ich habe sogar schon so ungewollte Bewerbungen von Musikern, die sagen, wir sind auch arm, hallo, wir wollen auch in den Film, weil daran mangelt es halt nicht, ne, an armen Musikern auf der Welt. Gerade neulich irgendwie so eine Punk-Legende aus London sogar sich gemeldet und so. Und ich, naja, also ich habe erstmal ich bin ja gerade dabei, sozusagen Unterstützung zu bekommen, auch über Crowdfunding. Und ich kümmere mich erstmal jetzt gerade darum, wie können wir diesen Film machen und so weiter, bevor ich dann weiter gucke. Also im Prinzip, weil es so viele gibt und so viele interessante Themen, ich habe Lust irgendwie, dass der Film auch global ist, also dass man auch mal eine Situation hat, wo die Leute arm sind aufgrund von Krieg oder aufgrund von Armut der dritten Welt. Zum Beispiel würde ich sehr gerne nach Mali oder in den Libanon fahren, wo vielleicht auch jüngere Musiker zum Zuge kommen, die einen ganz anderen Background und Verhältnis zu Armut haben. So, also bei Brad und Texas, meiner anderen Protagonistin, mit der ich schon gedreht habe, ich will nicht sagen, dass das selbst gewählt ist, aber es sind halt so Underground-Helden, die aus irgendwelchen verschrobenen Gründen mit der Armut zu kämpfen haben. Also es gibt ja sicherlich auch Leute, die sich von ihrer eigenen Musik aufbauen lassen gegen das, was sie jeden Tag sehen, was wirklich richtig krasse Armut ist. Und das ist ein bisschen der Plan, jetzt erstmal das Geld zusammenzukratzen, um die nächsten Episoden drehen zu können. Und dann überlege ich mir genau, wo ich hin möchte und wen ich fragen möchte. Hm. Du hast gerade schon erwähnt, Crowdfunding. Du willst auch hier ein bisschen Werbung machen dafür, dass Leute dich und deinen Film unterstützen. Ja, nicht schlecht. Wie teuer ist denn so ein Film? Naja, also der Film, habe ich mal ausgerechnet, der kostet 100.000 Euro. Das ist allerdings ziemlich schwierig, wenn ich jetzt mich da hinstelle und sage, bitte gib mir mal irgendwer 100.000 Euro. Normalerweise macht man das auch über Filmförderung oder andere Fernsehen oder so. Das dauert mir aber alles zu lange. Ich möchte wirklich einen ziemlichen Indie-Film machen, den ich einfach so durchziehe, wie ich das machen möchte. Und deswegen habe ich es, sagen wir mal so, ein bisschen eilig. Und auch ich möchte es auch so machen, wie ich das möchte. Deswegen die Idee, Crowdfunding zu machen. Da haben wir jetzt gesagt, würden wir gerne von diesen 100.000, ist ja auch ganz viel unsere eigene Leistung, ne? Also wie viel Zeit das dauert, wie man schneidet. Ich habe ja eine Produktionsfirma in Berlin. Wir arbeiten für Musiker und Plattenfirmen und machen Musikvideos und Dokus über Musiker. Das heißt, wir haben auch schon relativ viel. Also Kamera haben wir, Schnittplatz haben wir, meine Zeit opfere ich erstmal. Das sind dann halt sozusagen die Hauptsumme. Und 15.000 würden wir ja gerne über Indiegogo crowdfunden, um einfach die reellen Kosten, um irgendwo hinzufahren, um auch den Musikern so ein kleines Dankesgeld zu geben, weil das ist für die natürlich wichtiger als für andere Protagonisten. Bei einer Doku würde man jetzt einem Protagonisten nicht unbedingt Geld geben. Das ist eigentlich nichts, was im Film so ist, weil es eine wahrhafte Doku sein will. Aber irgendwie, ich ringe sehr mit mir und würde denen gerne auch ein bisschen was geben. So. Das heißt, das ist da dann auch schon mit drin. Und das ist trotzdem ein richtig hoher Betrag. Und wir crowdfunden das halt auf Indiegogo. Da muss man einfach www.indiegogo/projects/rockbottom angeben. Also einfach Rockbottom merken oder Indiegogo und das passt dann schon im Internet. Und da kann man sich dann verschiedene Sachen aussuchen, wie den Film im Voraus kaufen oder die DVD oder auch ein besonderes Event. Also man kriegt auch immer was dafür. Also wir bitten nicht um Almosen, sondern wer diese Idee gut findet, der kann einfach jetzt schon den Film kaufen, so sehe ich das. Hast du sowas schon mal gemacht, Crowdfunding? Ich höre das immer nur von anderen bekannten Musikern oder jetzt hat gerade, Neil Young hat Crowdfunding gemacht für seinen neuen MP3-Player, der so ein bisschen, nicht MP3, aber so ja, Konkurrenz genau. Zum iPod, zu Apple sein soll. Er hat, irgendwie 6 Millionen oder so eingenommen über Crowdfunding. Genau, das ist halt auch Neil Young. Ja. Und auch Neil Young mit einer guten Idee oder so, sagen wir mal so, wenn man das brauche, also ich bräuchte es jetzt nicht, aber Crowdfunding geht total ab, das machen total viele und das ist auch ein bisschen das Problem dabei, dass es halt einfach auch schon ganz schön viele Leute machen irgendwie, aber die Idee ist eigentlich toll. Ich habe das noch nie gemacht und es ist auch ein Experiment, also wir sind halt eine ganz normale Filmproduktion und haben einfach über die Jahre auch so, ich habe halt oft mit Musikern zu tun, die auch relativ viel Geld haben oder die auch eine gewisse, denen eine inhaltliche Tiefe vielleicht fehlt oder so, sagen wir mal. Und über die Jahre hat sich dann in mir auch aufgestaut, mal was zu machen, was wirklich dahin zielt, was ich gerne sehen würde als Musikfan. So. Und deswegen, da gibt uns halt erstmal keiner Geld für. Ne? Also Musikvideo für irgendeinen Schwachsinn, sage ich jetzt mal so, gibt es auf einmal ganz viel Geld, so, aber dafür halt nicht. Und es ist ein Versuch und ich bitte jeden, der sich dafür interessiert, uns zu helfen, Rock Bottom, läuft auch schon ganz gut an. Wir sind total zufrieden, egal was dabei rauskommt, wir tun das Beste und dann versuchen wir diesen Film zu starten. So. Was passiert denn, wenn du diese 15.000 Euro nicht zusammenbekommst, wenn es nachher vielleicht nur 5 oder 6 oder 7 werden? Genau, was ja auch durchaus sein könnte. Dann setze ich mich mit Martin, meinem besten Kumpel und Mitproduzenten dieses Films zusammen. Und dann überlegen wir halt, ob es dann halt nicht der Libanon und Mali wird, zum Beispiel, sondern eventuell Osteuropa und Paris oder so. Also man überlegt, wo man halt das ein bisschen anders machen kann. Und letztendlich wird auf jeden Fall ein Film gemacht, weil ich habe schon 2 Episoden gedreht. Zu einer dritten wird es reichen, auch jetzt schon quasi. Und im Notfall erzählt man vielleicht auch über 3 Personen oder nicht über 5 oder 6. Also das ist so ein bisschen flexibel. Auf jeden Fall kann ich natürlich allen, die uns unterstützen, sagen, also da kommt schon was bei rum. Vielleicht wird es dann alles auch ein bisschen länger dauern, weil wir mehr Musikvideos für andere Künstler machen müssen, um dann dahin zu kommen. Aber es gibt auf jeden Fall einen Film. Eine Kurzvariante wird es auf jeden Fall im Sommer eh schon geben, der so 20 Minuten lang geht, weil wir da vielleicht auf dem Radio 1 Sommerfest damit laufen in Berlin, was eine tolle Nummer ist, weil die gleich drauf angesprungen sind und meinten, zeigen wir deinen Film. Und ich so, ja, ist aber noch nicht fertig. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich vielleicht im Sommer schon mal eine Kurzvariante von so einen kleinen, längeren Trailer, so, der dann da läuft. Und also das Ding beherrscht im Moment mein Leben. Also insofern glaube ich kaum, dass es diesen Film nicht geben wird. Ich habe einen starken Willen. Das hört sich gut an, ja. Wird der denn auf Englisch sein, der Film? Absolut. Deswegen ist auch unsere ganze Kampagne auf Englisch und das ist auch ganz gut, weil es ist ein Film, den interessiert vielleicht jemanden in San Francisco, genauso wie in Tokio, wie in keine Ahnung wo. Und so sehe ich das. Es ist halt ein Weltfilm so irgendwie und nicht was regional Deutsches. Und deswegen, wir haben auch viele Unterstützer, die uns helfen, Musiker aus Deutschland. Da sind halt so Leute wie Jan Müller von Tokotronic oder Erik von Ketka oder so. Und auch deren Videomessages sind dann immer ganz komisch auf Englisch und so. Da wundern sich alle, dass Tokotronics auch, dass die auch Englisch können. Aber wir sehen das international tatsächlich so. Ja, ich glaube, das macht auch nur international Sinn, wenn du auf irgendwelche Festivals nachher sein willst. Und die auch internationale Künstler dort hast, was soll das ein Film auf Deutsch sein? Ne? Genau, genau. Und auch die anderen, die ich jetzt noch suchen werde, die werden zwar bestimmt keine Amerikaner mehr sein, weil davon habe ich ja jetzt schon 2. Aber ja, im Endeffekt wird das ein englischsprachiger Film. Wer dann irgendwie Französisch oder eine andere Sprache spricht, wird halt Englisch untertitelt. Und Film hat auch einen englischen Titel, Rock Bottom, Songs of No Money, also schon, ja. Wollen wir nochmal Musik hören? Wer ist die nächste Künstlerin? Sehr gerne. Genau. Die nächste Künstlerin ist die zweite, mit der ich schon gedreht habe, Texas Terry Bomb. Und das Lied heißt Never Give Up oder Never... ich glaube, es heißt Never Give Up, was auch ganz gut zu ihr passt. Ich glaube, mehr dazu erzähle ich vielleicht danach. Genau. Erstmal Musik. Okay. Ja. Yeah. So, das war also Texas Terry Bomb mit dem Track Never Shut Up. Auch einer von den Protagonistinnen, die Mark Helfers dokumentieren wird in seinem Film Rock Bottom Songs of No Money. Mark, woher hast du diese Dame dir geangelt? Ja, also ich kam halt aus New York zurück, wo ich halt meine Superbad Brad Erfahrung gemacht habe. Und ich konnte kaum durchatmen. Da kam dann unsere Grafikerin zu mir und meinte, ja, ey, du fährst hier super weit weg und hast um die Ecke in Berlin, in deinem Viertel so ungefähr, eine Legende leben, die halt Texas Terry Bomb heißt. Kennst du die? Ich so, nee. Dann musst du unbedingt Texas kennenlernen. Und dann habe ich die kennengelernt. Texas ist fast 60 und ist namentlich die Queen of Underground Punk Rock'n'Roll so. Also die hat halt im Manson-Video mitgespielt, die hat mit den Stooges zusammengespielt, die ist auch ein bisschen die weibliche Version von Iggy Pop, ehrlich gesagt, sieht auch ein bisschen so aus. Würde sie mich jetzt, hoffentlich hört sie nicht zu, da ist sie immer ein bisschen sauer, wenn man das sagt, aber also sie macht halt volles, hundertprozentiges Brett Punk-Rock'n'Roll so ungefähr und kommt aus L.A. und ist aber in Berlin-Neukölln hängen geblieben und lebt da in einer kleinen Wohnung und weiß nicht, wie man als Punkrock-Legende ein Seniorentum feiert. Also es geht, also was mache ich jetzt mit meinem Lebensabschnitt, der jetzt kommt, ist das Problem. Und so sitzt sie da, weiß es nicht genau, beschäftigt sich viel damit, hat lange nicht aufgenommen seit 10 Jahren, weiß nicht immer, wie sie die Miete zahlen muss, macht die in so einem Punkschuppen dann die Garderobe jetzt irgendwie, hat sich das Stepptanzen beigebracht, um in der Fußgängerzone zu steppen und Geld zu verdienen. Und das ist halt eine, die wirklich die Musikgeschichte geprägt hat halt so. Und das ist im Prinzip die Geschichte von Texas, ist für mich, stell dir vor, du bist eine Legende des Punk und du kannst dir davon gar nichts mehr kaufen, so ungefähr. Also auch ein bisschen im Punk liegt ja auch immer, man will bloß nicht Sellout sein und man muss immer Underground sein und so und bloß nicht Geld verdienen. Ja, aber wenn du dann 60 bist, dann fragst du dich natürlich schon, wer kümmert sich jetzt um mich oder wo sind die Reserven? Und die gibt es halt bei ihr gar nicht. Ja, ja. Was meinst du denn, was erfolgreiche von nicht erfolgreichen Künstlern unterscheidet? Was, ich meine, die machen vielleicht musikalisch identische Sachen, aber die einen werden mega erfolgreich und keine Ahnung, brauchen sich um nichts zu kümmern, die anderen haben kaum Geld, um ihre eigene Miete zu zahlen. Was meinst du, was macht den Unterschied aus? Die Frage wäre erstmal, was erfolgreich bedeutet, ne? Also in dem Sinne dann kommerziell erfolgreich, ne? Mhm. Weil meine These ist ja ein bisschen, dass die Leute eventuell musikalisch, künstlerisch erfolgreicher sind, die auf der Straße leben. So, das ist so ein bisschen meine These, ne? Dass die wahre Seele von Musik eigentlich bei denen ist, die echte Probleme haben, so ungefähr. Mhm. Aber und die erfolgreich sind, die können auch Probleme haben. Schieben das oder? Nur vor und ja, genau. Oder die hatten vielleicht mal welche. Oder die hatten mal einen Beweggrund, in die Musik einzusteigen als Protestform. Oder, also ich meine, Rage Against the Machine hatten einen Grund, warum sie ihr Album damals gemacht haben. Jetzt spielen sie es aber seit 20 Jahren live. Also, ne? Also ich meine, so, das kann ja sein, dass es eine Ursache gab, aber oft vergisst man das. Ja, warum sie kommerziell nicht erfolgreich sind, das frage ich mich dann halt auch. Wahrscheinlich, weil das Musikgeschäft einfach ein ziemlich undurchsichtiger, zufallsgetriebener Laden ist. Also der nicht das durchlässt, was unbedingt gut ist, sondern der das durchlässt, was zufälligerweise von irgendwem promoted wird oder so. Also ich werde auch öfter mal gefragt, weil ich ja mit Musikvideos und sowas zu tun habe, von Musikerfreunden, wie schaffe ich das jetzt oder wie komme ich an die Industrie oder so. Und da kann ich nur sagen so, indem du total viel Glück hast und den Zufall das entscheiden lässt, aber nicht indem du aktiv irgendwas machst und so. Und so habe ich das kennengelernt. Und letztendlich, wenn es einfach richtig gute Musik ist und der Richtige davor steht, dann klappt es, glaube ich, auch in jedem Fall mit dieser Person. Aber die kommt halt wahrscheinlich so selten vorbei. Und im Fall von Texas ist es halt sogar so, dass in ihrem Genre, in ihrem Punk-Genre, sie sogar alles erreicht hat fast oder so. Oder, aber auch das reicht dann halt in dem Fall nicht. Und das ist halt die Tragik dessen. So, ne? Okay, da kommt natürlich auch keine Plattenfirma vorbei, die sagt, ey, willst du nochmal kurz nach 10 Jahren eine Platte aufnehmen? Bei Iggy Pop würden das 10 Plattenfirmen machen, bei der Dame dann wahrscheinlich niemand. Ja, oder ich meine, sie hofft es noch, ne? Also sie sagt jetzt nicht, ich gebe auf. Und das Lied war ja auch gerade Never Shut Up, so, das passt natürlich auch gut in meinen Film. Die glaubt an sich. Und das ist die Faszination, die ich auch mit rüberbringen will, dass halt man sagen könnte, ja, dass die ist auf aussichtslosen Posten. Aber warum glaubt sie daran? Weil sie halt ihre Musik hat und das ist auch eigentlich alles, was sie hat. So. Und das muss sie machen. Und das hat eine Dringlichkeit, die sich halt dann auch transportiert und die ich in ihrer Musik auch höre, dass sie es noch will. Und wenn ich dann, ich will jetzt nicht nur über andere Musiker schlecht reden, aber so nehmen wir mal so Tim Bensko oder so jemanden. Ne? Der kommt an, der singt traurige Lieder und so, aber hat der wirklich... irgendwie, also der hat es doch ganz gut eigentlich und der könnte auch lustige Lieder singen, macht er aber nicht und so, also kommt besser an bei Frauen, wenn man so traurig und so. Und mein Ding ist halt so ein bisschen zu gucken, wo gibt es Musiker, die wirklich dringlich das an Musik machen müssen, was sie machen. So. Und die sind für mich interessant und die will ich zeigen. So. Also ich sehe schon mal so ein bisschen die Zukunft. Das wird jetzt Rock Bottom 1 werden, nämlich dein Film Songs of No Money. Und du wirst wahrscheinlich jedes Jahr eine neue Version rausbringen mit 5 neuen Künstlerinnen und Künstlern, die du porträtieren wirst. Weil es gibt Tausende davon, die wirklich, glaube ich, spannend wären, die einfach mal unter die Lupe zu nehmen und der Öffentlichkeit ein bisschen ja, präsenter zu machen sozusagen. Ne? Also wenn das, also dein Wort in Gottes Ohr oder wie das heißt. Also ich meine, habe ich eigentlich auch nicht vor. Also es soll schon ein wirklich meine Geschichte zu diesem Thema sein, ne? Und auch nicht sowas Serielles bekommen so irgendwie, aber von der Menge an Leuten her ist das, wie gesagt, so. Also mich sprechen auch Freunde die ganze Zeit an, hast du den schon gehört, hast du den und du musst doch mal dahin und so. Und es ist einfach so, ich glaube, 98% aller Musiker sind grundsätzlich, leben nicht von ihrer Musik, sagen wir mal. Die meisten davon machen dann Hobbymusik und sind beim Amt oder irgendwo beschäftigt. Und dann gibt es halt aber auch welche, die sind von niemandem beschäftigt und trotzdem noch Musiker und auch richtig gut. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Joe Hagey, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat Musik gemacht bei Two Fawning, zum Beispiel auch bei den 31 Knots, auch so eine Punk, die Band, die also Richtung Punk ein bisschen mehr geht. Jetzt hat er eine Platte aufgenommen namens Vin Blanc-White Wine, so nennt er sich dort, in Every Way But One heißt dieses Album und der kotzt sich auch ein bisschen aus in diesem Booklet übers Geld verdienen. Er sagt selbst, ich bin jetzt irgendwie 37 Jahre alt, mache Musik, seitdem ich irgendwie Anfang 20 bin und habe nie mehr als 2 Monatsmieten Geld auf meinem Konto gehabt. Ja, und also auch wirklich prekäre Situation für jemanden, der schon relativ bekannt ist. Mhm. Ich meine, Two Fawning ist eine Band, die schon gute Platten gemacht hat und gut verkauft hat und auch die 31 Knots haben eine eingeschworene Fangemeinde und sowas. Trotzdem ist nie viel hängen geblieben und das versucht er hier in seinem neuesten Album so ein bisschen zu transportieren. Hören wir rein. Track heißt Glassy Eyes. Yeah. Blanc White Wine mit dem Track Glassy Eyes. Auch hier geht es um prekäre Situationen von Künstlern, in diesem Fall von Joe Hagey. Mark Helfer ist immer noch bei mir im Studio. Rock Bottom, Songs of No Money, sein zukünftiger Film mit einer Crowdfunding-Kampagne. Kannst du mal kurz erwähnen, wie man da hinkommt? Ja, genau. Also wir sind auch bei Facebook natürlich. Da kann man einfach Rock Bottom Film eingeben und dann findet man uns. Oder halt da, wo die Action sozusagen happens, so ist Indiegogo/Projects/Rock Bottom. Indiegogo ist eine Crowdfunding-Plattform und da kann man Infos, Radiobeiträge, auch das hier vielleicht dann verlinkt oder auch Video-Messages und Unterstützer haben. Also es gibt echt viele Musiker, die das gerade auch selber toll finden und die auf mich zukommen und sagen, hey, super. Und dann sage ich immer, ja, sag das schnell bitte ins Mikro. Und das kann man da alles sehen auf der Indiegogo-Seite. Und halt, wie gesagt, nur da kann man auch wirklich unterstützen. Also wenn ihr das gut findet, dann geht da doch mal hin. Mhm. Nochmal vielleicht eine Frage abseits von deiner Geschichte jetzt. Du bist ja Videoregisseur, hast viele Videos gedreht für, also vor allen Dingen für Bands, ne? Musikvideos. Mhm. Wird sich da das Geschäft verändert? Ich meine, früher gab es MTV in den 80ern, da bin ich mit groß geworden. Das gibt es inzwischen nicht mehr. Oder auch in der Zeit dazwischen war MTV nicht mehr das Musikvideo-Fernsehen, sondern das war irgendwie nachher nur noch ganz furchtbar. Gibt es da überhaupt noch einen Markt für? Hast du überhaupt noch, sag ich mal, eine Grundlage für deine Arbeit? Mhm. Also das ist auf jeden Fall natürlich eine sehr verändernde Entwicklung. Also es hat sich total stark verändert und es gibt auch ganz wenige, die nur von Musikvideo leben können oder so. Also die meisten Musikvideoregisseure machen auch Werbung oder so. In den 90ern war die Musikindustrie ja eh total dekadent und hat alles Mögliche ausgegeben und da waren auch die Videobudgets riesengroß und es gibt Bands, die in den 90ern schon Videos gemacht haben und die heute auch noch Videos machen und wenn man sich mal die gleiche Band anguckt, gleich aufwendig aussehende Videos, aber damals hat man halt irgendwie 30 Mal so viel ausgegeben oder sowas, also Rammstein-Videos oder so, das waren Millionen und so und das ist jetzt alles ganz überschaubar auch und deswegen ist das immer schwieriger. Wir machen halt auch Dokus über Musiker und auch müssen halt immer wieder auch gucken. Aber ich sag mal so, dadurch, dass es auch Tape-TV gibt und das Internet natürlich da ist, gibt es schon auch immer noch viele Musikvideos. Mhm. Sie werden jetzt nur von der anderen Seite aus halt eher unter Marke günstig irgendwie gedacht. Und es kommt sogar auch ein Major-Label auf uns zu und will für fast kein Geld irgendwie ein Video haben und so, wo du denkst, ihr müsstet ja jetzt eigentlich. Also das heißt so, gibt's noch, wird's auch eine ganze Weile weitergeben, so, nur auf einem ganz anderen Niveau als in den 90ern. Also es gibt Leute, die sagen zu mir, hättest du genau diese Videos, die du jetzt so gemacht hast in den letzten Jahren, in den 90ern gemacht, dann wärst du jetzt reich, irgendwie, um wieder beim Thema zu sein, was ich jetzt nicht bin. Und deswegen, also es ist schon eigentlich die Jobwahl ein bisschen zu spät gewesen bei mir eigentlich so. Naja, aber trotzdem sicherlich nicht unglücklich damit, ne? Absolut nicht. Also es ist ein toller Job und man sieht und lernt tolle Leute kennen, kann ja auch sich künstlerisch entfachen. Das Musikvideo ist ja auch ein tolles Genre-Ding, wo viel geht, auch künstlerisch, wo man viel ausprobieren kann manchmal. So. Mhm. Gut, Marc, vielen Dank, dass du hier warst bei uns. Und wir haben noch ein kurzes Künstlerstatement. Magst du es vielleicht nochmal ganz kurz ansagen auch? Genau. Also erstmal danke, dass ich auch hier sein konnte. Und das ist Erik Langer von Catcar, die Band, die ja ganz gut zu Hamburg passt. Und Der hat auf Englisch, weil unsere Kampagne ja in Englisch läuft, ein paar Takte zu unserem Film gesagt, zu Rock Bottom. Somebody once said to me, there are three types of musicians. Those who would like to make music, those who are able to make music, and then there are those who have to make music because it's their destiny, it's what their heart is beating for. A lot of times, these are the ones that are the most interesting to listen to. And at the same time, the ones that are the most unknown, the least successful ones. So we need this film to put a spotlight on at least a few of those great artists out there. I'm almost there. I'm almost there, but not quite. Traveling through the bay, oh, feel the eeriness at sunset. My senses on high alert, so I say hello. Who's there? Nothing. Like a whistle in the wind. As I move on forward, I hear the leaves rustling. And in the state of grace, words I should not have said are all forgiven. All the days of bad forgotten. But still, to me, revenge is a dish best served cold. Like ice cold with an ice pick and a blindfold. I'm going, going, gone. I said I'm going, going, gone. Time to meet your maker, time to meet your maker. I'm prowling, growling, howling. Then last the marathon, racing with the panther, the maximum pricer, curator of the faith, but I'm never too late. Don't shoot the messenger, shoot the messenger's mother. Fucker.